Dialoge Seite 40. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Ungleichheit der Fähigkeiten und der Vermögen für die einzelnen Menschen unvermeidbare Ungleichheiten bei Ausübung ihrer Rechte mit sich bringt. Aber genügt es nicht schon, dass diese Rechte überhaupt vorhanden sind, um das sehnlichste Verlangen einer aufgeklärten Philosophie zu erfüllen und die Mündigkeit der Menschen so weit sicherzustellen, als es eben möglich ist?